Das Asien-Institut des Forschungszentrums für internationale Fragen veröffentlichte am 16. Mai einen Artikel im Zusammenhang damit, dass gegenwärtig die japanischen Reaktionäre die USA zu unsinnigen Machenschaften zur Entfesselung eines Krieges auf der koreanischen Halbinsel aufhetzen und durch die extreme Verschärfung der Lage ihr unreines Ziel zu erreichen versuchen. Der Artikel hat folgenden Inhalt. Die japanischen Machthaber einschließlich des Premierministers Abe bezeichneten von Jahresanfang an bei allen Anlässen und mit allen Mitteln wie Telefongesprächen und Verhandlungen mit dem US-Präsidenten, Japanreise des US-Vizepräsidenten und Verhandlungen zwischen den USA, Südkorea und Japan in Tokio die Kernwaffenentwicklung und Raketenteste der TVRK als schwere Bedrohung des Friedens und der Sicherheit der Welt und befürworteten, den Grad des Drucks auf Nordkorea zu maximalisieren. Als im März und April die USA durch die gemeinsamen Militärübungen Kirisolf und Adler 17, die in Umfang, Stärke und Ausführungsmethode beispiellosen totalen Atomkriegsübungen waren, den militärischen Druck auf die TVRK höchst verstärkten und sich für militärische Option und präventiven Angriff gegen den Norden aussprachen, hießen die japanischen Politiker wie der Verteidigungsminister es herzlich willkommen und befürworteten die Entsendung ihrer Selbstverteidigungsstreitkräfte für die Rettung der Japaner in Südkorea und offenbarten ihre Absicht zur erneuten Invasion gegen die koreanische Halbinsel. Noch Schlimmeres dabei ist es, dass Japan mit den amerikanischen Angriffsflotten um die atomgetriebenen Flugzeugträger, die sich in Richtung der koreanischen Halbinsel bewegen, die Seegefechtsübungen und Luftkriegsübungen und mit den USA, Großbritannien und Frankreich gemeinsame Militärübungen durchführen, sowie die Kampfvorbereitungen für die Zusammenwirkung mit den USA geführten alliierten Truppen im Notfall auf der koreanischen Halbinsel forcieren. Die japanischen Reaktionäre unterstützen aktiv die Kriegsmachenschaften der USA gegen die TVRK und treiben die Theorie von der Drohung Nordkoreas und von der Krise auf der koreanischen Halbinsel bis zum Äußersten. Damit wollen sie in erster Linie einen offiziellen Grund zur Realisierung ihrer Ambitionen auf die Verwandlung Japans in eine Militärmacht und auf die überseeische Aggression schaffen. Indem sie die Kriegsmachenschaften der USA anfeuern und die Lage der koreanischen Halbinsel nahe an die Grenze eines Krieges treiben, verfolgen sie das Japan eigene raffinierte und schwarzhändlerische Ziel, eine Kriegszeit-Hochkonjunktur wie im vergangenen Koreakrieg zu bewirken und auch die Absicht, die Aufmerksamkeit von Inland auf die Koreafrage abzulenken, die Stimmung gegen Abe zu schwächen und so eine günstige Atmosphäre für langfristige Machtergreifung zu erzeugen. Wenn die japanische Regierung unangemessen und dummerweise davon träumt, als Stoßtruf bei der Ausführung der amerikanischen feindseligen Nordkorea-Politik einen Goldregen wie im Koreakrieg zu bekommen, dann muss sie dabei damit rechnen, dass das ganze Territorium Japans durch den gnadenlosen Angriff der revolutionären Streitkräfte der TVRK in Schutt und Asche sinkt und eine bittere Niederlage erlebt. Alle fortschrittlichen Länder und Nationen der Welt sollen mit Wachsamkeit die Änderung der Verfassung durch die japanische Regierung zur Wiederholung ihrer sündreichen Geschichte und ihrer militaristischen Machenschaften verfolgen und entschieden dagegen kämpfen.